Kundgabe 5623. Empfangen durch Bertha Dudde am 12. und 13.03.1953. Wesenheit Gottes, schaubar in Jesus Christus. Die unerforschliche Wesenheit Gottes wird euch Menschen ein Problem bleiben, solange ihr auf Erden lebt. Und auch im geistigen Reich werdet ihr dieses Problem nicht restlos lösen können, weil Gottes Wesen unergründlich ist. Denn es ist jedes Wesen als Einzelwesen ein begrenzter Begriff, während Gott wohl nicht die Wesenheit abgesprochen werden kann, er aber alles umfasst und auch jedes einzelne Wesen erfüllt, sowohl im Vollkommenheitszustand als auch im Zustand der Unzulänglichkeit, wo das Wesen aber dennoch besteht, also von der Kraft Gottes belebt ist, ansonsten es vergehen müsste. Die Wesenheit Gottes sich vorstellen zu können, wäre so überwältigend für das Wesen, dass es sich nicht mehr wagen würde, ihn anzurufen und den Zusammenschluss mit Gott zu ersehnen. Das Wesen könnte die unendliche Größe seines Wesens nicht ertragen. Es würde sich seiner Freiheit nicht erfreuen, weil es sich fürchten würde vor der Unendlichkeit seines Wesens, das zu lieben es sich nun zu schwach fühlte und darum nur in Ehrfurcht vergehen würde. Gott aber will geliebt werden und darum verbirgt er sich in seiner ganzen Fülle. Was von ihm ausging, sind Funken seines unendlichen Liebefeuers. Und diese Funken sind etwas gleich Wesenhaftes wie er selbst und darum auch liebefähig. Und ihre Liebe begehrt Gott. Und darum tritt er ihnen als gleiches Wesen gegenüber in Jesus Christus, um von ihnen geliebt zu werden mit aller Innigkeit, nach der er verlangt. Auch Jesus war ein Mensch, ein Einzelwesen in aller Selbstständigkeit. Auch seine Seele war ein Lichtfunke aus Gott, der sich nicht von dem ewigen Liebefeuer entfernen wollte und doch eine Mission auf Erden übernahm aus Liebe. In diesem Menschen, Jesus, war der Liebefunke in einem Grade aufgeflammt, wie selten bei einem Menschen auf der Erde. Und dieser Liebegrad wurde stets mehr und mehr erhöht, weil das Verlangen nach der ewigen Liebe so groß war, dass diese nicht widerstehen konnte und sich ihm verschenkte. Dass die Liebekraft Gottes einströmte in den Menschen Jesus, ihn erfüllte und also dieser nun völlig durchstrahlt wurde. Die wesenhafte Gottheit, die das ganze All erfüllt. Doch als nur ausgestrahlter Kraftstrom fand ein Gefäß, das ihr zurückgab an Liebe und darum stets mehr Liebekraft empfangen konnte. Und es wurde der Mensch Jesus göttlich, denn er hat Gott in aller Fülle in sich aufgenommen. Die wesenhafte Gottheit formte sich selbst in Jesus zu einem schaubaren Gott. Sie manifestierte sich. In Jesus wurde den Menschen ein vorstellbarer Gott gegeben, den sie lieben sollen und auch können, wenn sie liebewillig sind. In Jesus wurde ihnen auch erst eine wesenhafte Gottheit verständlich, die sie sich nie und nimmer als alles erfüllende Kraft vorstellen können. Es wurde ein von ihm geschaffenes Wesen zum Träger der ewigen Gottheit, nur dadurch, dass es den Liebefunken in sich nährte, dass er aufloderte zur hellen Flamme und sich zusammenschloss mit dem Feuer der ewigen Liebe. Das göttliche Liebefeuer erfüllte den Menschen Jesus, aber es verzehrte ihn nicht, weil er selbst zur Liebe geworden war und somit auch die Liebekraft Gottes ertragen konnte in unvorstellbarem Ausmaß. Der Mensch ist als solcher an eine Form gebunden. Alles, was ihm vorstellbar ist, ist geformt. Und so hat auch für die Menschen die ewige Gottheit eine Form angenommen, um ihnen vorstellbar sein zu können, wenngleich Gott die ganze Unendlichkeit erfüllt, weil alles, was ist, Ausstrahlung der Kraft Gottes ist. Es ist auch der Mensch selbst in seiner Ursubstanz von Gott ausgegangene Liebekraft, die er formte nach seinem Willen, um sich gleichsam eine Sammelstation zu schaffen zur Aufnahme seiner unaufhaltsam strömenden Liebekraft. Doch das Gestalten zu einem solchen Aufnahmegefäß muss der Mensch selbst tun, um als außerhalb stehend doch mit Gott aufs Innigste verbunden zu sein. Der Mensch Jesus hat es getan. Er hat sich selbst hergerichtet zu einem Gefäß, das nun die göttliche Liebekraft ununterbrochen aufnahm und folglich auch völlig mit Gott vereinigt war, der also nun in seiner Ursubstanz in ihm war. Die Liebe ist Gott. Und dass die Liebe etwas Wesenhaftes sein kann, fasset ihr Menschen noch nicht. Und ihr werdet es auch niemals ganz fassen können. Nur könnet ihr durch Selbstgestaltung zur Liebe das Wesen der Liebe und ihre Kraft verstehen lernen. Und dann wird auch das Problem der Vergöttlichung des Menschen, Jesus, euch lösbar sein. Doch es gehört ein überaus hoher Reifegrad dazu, um fassen zu können, dass Gott Kraft ist und doch als Wesenheit wirket und in Weisheit seinen Willen nützet. Und er wird auch ewig nicht eindringen können in die tiefste Tiefe der Gottheit und doch in seiner Unzulänglichkeit immer sich an Jesus Christus wenden können, der ihm nun als Gott zum Begriff geworden ist und dem alle Menschen daher zustreben müssen, um zu Gott zu gelangen. Amen.